Brecht hatte erkannt, worauf es bei diesen Sendungen ankam, die meist auch noch von Störsendern unterbrochen wurden. Zielführend war nur eine knappe, möglichst pointierte Sprache. Langatmige Vorträge erreichten die Hörer nicht. Das geht auch aus den geheimen Deutschlandberichten der Exil-SPD hervor, die 1939 den Freiheitssender 29,8 als Beispiel nahm, wie man es gerade nicht machen sollte. Bei Kurzwellensendungen muss mehr als bisher beachtet werden, dass es vollkommen sinnlos ist, auf kurzen Wellen Reden zu halten, wie es zum Beispiel im deutschen Freiheitssender geschieht. Dafür sind die kurzen Wellen viel zu schwer einzustellen und außerdem sind die Schwankungen in der Lautstärke zu groß. Das Abhören längerer Reden wird also zu einer sehr großen Anstrengung, die in keinem Verhältnis zu dem gebotenen Inhalt steht. Deshalb ist es wichtig, dass Kurzwellensendungen auf möglichst knappe und klare Nachrichten beschränkt werden. Auch wenn hier beim Urteil die Konkurrenz zu dem ungeliebten kommunistischen Sender mitschwingt, so war das sehr genau beobachtet. Trotzdem konnten die Programme des deutschen Freiheitssenders 29,8 in Deutschland mit einem relativ großen Publikum rechnen. Dazu gehörten im Untergrund agierende Kommunisten ebenso wie sozialdemokratisch denkende Arbeiter, die über den Sender Unbekanntes aus ihrem eigenen Umfeld erfuhren, wie am 6. März 1937, als über die Konflikte in saarländischen Bergwerken berichtet wurde. Eisen und Finkenberg, das dem Saarindustriellen Röttling, verweigerte die Freiarbeiter die freiwillige Einigung an Zwangsungen. Als sie zum übergebliebenen Betreten ziehen, kam es zum Siebenegger. Ein Teil blieb am nächsten Morgen vor dem Betrieb stehen. Der andere Teil ging in die Fabrik hinein, blieb aber an den Arbeitsplätzen stehen, ohne die Arbeit aufzunehmen. Für die draußen gebliebenen wurden aus dem Ruhrgebiet geholt und neu eingestellt. Auch dagegen protestierten einige Betriebsabteilungen durch Abendführung. Diese Aktion zeigt die tiefe Erschütterung der Arbeiter im Dritten Reich. Auch ein den Versuch eines Teiles spontan die französische Methode des im Betriebe bleibens anzuwenden. Nicht genügende Einheitlichkeit und Klarheit über die nächsten Kampfmethoden verhinderten einen direkten Erfolg. Trotzdem hat diese Aktion große Bedeutung. Sie hat den Herren im Dritten Reich gezeigt, dass die Geduld der Arbeiter ihre Grenzen hat. In einer bayerischen Baumwollspinnerei kam es zu ernsten Zwischenfällen. Ein faschistischer Werkmeister verfolgte einen 15 Jahre im Betrieb beschäftigten Arbeiter ständig mit seinen Zitanen, und dieser eines Tages eine erhitzte Antwort gab. Daraufhin ließ der Werkmeister den Arbeiter durch die Betriebsleitung sofort entlassen. Der Arbeiter ging in den Wald und erkennt. Er hinterließ eine Frau und drei Unverwandte. Konrad Pütter, der in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein großes Forschungsprojekt zu den Radiosendungen gegen Hitler und das nationalsozialistische Deutschland durchführte, konnte ermitteln, dass Abschriften dieser Sendungen, besonders in Berlin, aber auch in anderen Städten als Flugblätter Verbreitung fanden. In den Deutschlandberichten der Exil-SPD wurde schon im April 1937 die außerordentliche Wirkung des Senders hervorgehoben. Die Informanten der Exil-SPD in Prag und später in Paris stellten aber auch fest, dass viele Hörer dem Sender misstrauten, weil er zu deutlich seine kommunistische Grundhaltung offenbarte. Trotzdem: Wahrhaftig sensationell war die Wirkung des Geheimsenders 29,8. Was der Sender sagt, ist dabei gar nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist die Tatsache seines Auftretens überhaupt. Es gehört schon zum guten Ton, den Geheimsender gehört zu haben und seine neuesten Nachrichten zu kolportieren. Wir haben uns bemüht festzustellen, ob 29,8 auch von Nazis beachtet wird. Wir wissen heute, auch die SA-Leute hören den Sender, ja selbst der Herr Kreisleiter muss ihn hören, denn er hat am Biertisch seiner Freundesrunde erklärt, dass man mit diesen Wühlereien schon fertig werden wird. Dazu wird herumgeraten, wo der Sender stehen mag. Die meisten vermuten ihn tatsächlich in Deutschland und freuen sich, dass sie ihn immer noch nicht haben.